vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie bald die eure werde und die große Lehrerin. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet eure Schlechtereien. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Türe ein. Vorwärts und nie vergessen und die Frage konkret gestellt, beim Hungern und beim Essen. Wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt?